In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. So, willkommen in einem 7. Dezember 2019. Nikolaus ist gewesen und die aktuelle Folge ist noch nicht hochgeladen, also die vorherige Folge. Weil ich dachte, jeden Tag ein Kläppchen, aber es gibt zumindest jeden Tag eine Aufnahme. Und heute wird es dann wahrscheinlich irgendwie zwei geben. Heute Abend werde ich dafür Zeit haben und die Aufnahme der Königin auch nochmal hochladen. Also drei Podcasts übers Wochenende. Das ist eigentlich aber auch schon eine ganz gute Quote. Und damit ist eigentlich zu rechnen, dass man am Wochenende nicht alles super pünktlich irgendwie auf die Reihe kriegt. So wie man das eigentlich so gedacht hat. Hat man sich das anders gedacht? Ja, wir waren gerade auf dem Gerresheimer Weihnachtsmarkt, der ein Wochenende immer so ist. Anfang Dezember, sie nennen das trotzdem Weihnachtsmarkt, also die Stimmung ist noch nicht so weihnachtlich, finde ich, aber ja, wie soll man es anders nennen, ne? Der Wintermarkt oder keine Ahnung, das klingt auch nicht. Ja, die, du hast trinken, ne? Du hast trinken. Lecker. Die Kurze war noch zufrieden mit Karussell gucken, ein Spekulatius und ihrem normalen Trinken. Tatütata, das ist nur ein Auto mit Licht an, aber ja. Ja, und fürs Protokoll, wir waren dann heute Morgen im Gartenlaubenverein, wo uns einfach nur der Schlüssel gegeben worden ist für die Laube, damit wir nachgucken können, wie die Küche denn so ist. Für die bisherigen Inhaber, Besitzer 400 Euro haben wollen. Und wir verstehen jetzt überhaupt nicht, was 400 Euro da wert sein soll. Das Ding ist ja auch eigentlich, der Kram wird eigentlich sonst nur rausgeschmissen. Das kannst du in die Küchenzeile, eine verzogene Küchenzeile mit einem Kühlschrank, der nicht energieeffizient ist. Das kannst du alles nur noch wegschmeißen. Das einzig Gute ist halt, dass du halt ja, eine Küchenplatte hast, die da halt drin sitzt, vernünftig drin sitzt und die Spüle sitzt da auch vernünftig drauf. Die Schränke fallen jetzt nicht gerade direkt runter. Aber, also was man immer sich, also der gegenläufige Wert ist ziemlich nix. Du kannst damit argumentieren von wegen, ja, ansonsten müssen sie es selber machen, aber ja gut, dann macht man das halt selber und zwar nach den Vorstellungen, so wie man es selbst gut findet. Also, aber selbst da komme ich in keiner Rechnung irgendwie auf 400 Euro. Aber vielleicht wollten die einfach nur hoch reingehen, um dann sanft zu landen. Aber die Frage ist halt, ob man da eigentlich überhaupt noch was für bekommt. Und eigentlich kriegst du da überhaupt Geld zu verlangen, ist eigentlich irgendwie ziemlich albern. Aber gut. Bevor sie es rausreißen und wir darauf bestehen, dass sie es rausreißen würden, was wahrscheinlich für 100 Euro auch nehmen. Ansonsten haben wir uns halt ein bisschen auf dem Gelände umgeguckt und schon wieder ein bisschen geguckt, was man daraus machen müsste, könnte. Und da sind schon ein paar Arbeiten dabei, die halt ein bisschen zeitaufwendiger sind. Also mit sich ist da ein Baum, der muss eigentlich weg, der stört da eigentlich wirklich nur. Also so eine Tannenart. Da steht aber auch noch ein Mäuerchen. Da weiß ich noch gar nicht, wie man da richtig rangeht, um das wegzuhauen. Weil mit der Spitzhacke wäre das ewig Arbeit, also muss da irgendwas Elektrisches ran. Und das haben wir eigentlich gar nicht, aber vielleicht kann man das irgendwo ausleihen und dann da das wegballern. Ja, der Weihnachtsmarkt in Gerresheim ist eigentlich ganz nett. Also du hast halt 5-6 Fressbuden, 3-4 Glühweinstände, ein Kinderkarussell und dann noch Handarbeit. Findest du nicht gut, Handarbeit? Okay. Und sobald du 2 Glühwein-Intos hast, findest du es eigentlich ganz nett. Irgendwen triffst du dann, den du schon mal gesehen hast. Weil ist ja doch Anlaufstelle für die Leute aus Gerresheim und dann kennt man doch irgendwen da. Und das ist ganz nett. Wenn wir jetzt auch nicht abends hier zum Saufen verbleiben und die Königin hat es ja auch vorgezogen, zum Saufen in die Altstadt zu gehen, beziehungsweise ihre Freundin wollte das. Wollte nicht nach Gerresheim zum Trinken, keine Ahnung was, aber ja, das ist jetzt auch so ein lokales Ding, ne? Als überregionaler Nicht-Gerresheimer ist es da deutlich ungewöhnlicher, dass man jemanden treffen würde, den man kennt, und dann ist es vielleicht auch ein bisschen zu klein und so, aber es ist ganz nett, dass es das gibt. Ja. Wir haben kurz unsere Nachbarn getroffen, trifft man auch so, und andere Bekannte. Auf dem letzten Drücker waren da eine Stunde lang, haben keinen getroffen. Aber gut, so ist das halt alles immer, und wir haben ja nicht darauf gebaut, dass wir da jetzt unbedingt lange Zeit verbringen. Aber für so einen Nachmittag war das wirklich ganz gut. Und morgen mal gucken, ob wir entweder da nochmal hingehen oder zum Weihnachtsfest des Gartenlaubenvereins. Was ein bisschen gruselig klang, weil es klang irgendwie nach alte Leute gucken zu, wie die Gartenlaubenkinder irgendeine Aufführung machen, und irgendwie eine unterdurchschnittliche Kinderaufführung. Ist immer fraglich, ob man das sich antun möchte. Möchtest du es wieder haben, dein Wasser? Nein, möchtest du gar nicht wieder haben, okay. Ja, ne? Zwei Programmpunkte und Kinderbetreuung, und so ein Sonntag ist auch schon wieder thematisch durch. Gleich werden wir noch ein bisschen spielen, final die Windel wechseln, und dann geht's schon wieder in die Haia. Wobei, also für meine Gefühle kam die gerade erst aus der Haia. Also da bin ich mal gespannt, wie gut das klappt. Wir haben es 5:10, und in anderthalb Stunden sollte es das für sie gewesen sein. Aber vielleicht muss sie, oder vielleicht powert sie sich gleich nochmal ordentlich aus zu Hause. Und ja, kommt dann gut ins Liegen. Ich hatte gestern auch noch was ich thematisch anbinden wollte, was ich aber jetzt gerade vergessen habe. Also wenn man so unterwegs ist, kommt man nicht unbedingt direkt dazu, irgendwas theoretisch erörtern zu wollen. Und die aktuelle Folge von Flussgiesel habe ich nicht gehört. Also da war, glaube ich, eine Verteidigung von Till und Obel. Da werde ich vielleicht noch drauf reagieren. Also fand ich durchaus nett damals. Und es war halt so ein klassisches Ding, dass man irgendwie so Jahre später sagt, warum fand man das denn jetzt irgendwie witzig? Aber das krassere Beispiel für sowas ist halt RTL Samstagnacht. Quack, quack, quack. Davon gibt es, es ist ganz interessant, von RTL Samstagnacht gibt es, glaube ich, bei RTL Super RTL oder sowas. Nachts alte Wiederholungen mit von wegen Beste der Comedy, bla bla bla, und es ist einfach wirklich schlecht, weil es auch die Gags sind, die sich wirklich selbst einfallen lassen haben. Und das war einfach ziemlich schlecht. Die haben sicherlich einiges an Gags gekauft, und davon haben sie die Rechte nicht mehr. Sämtliche Musik dürfen sie nicht nochmal zeigen, haben sie auch gerade die Rechte nicht und wollen da halt keine Kohle für bezahlen. Und stattdessen zeigen sie nur wirklich die selbstgeschriebenen Gags, wo scheinbar RTL dann die Rechte dran hat. Und die sind absolut schwach. Richtig schwach. Und ich weiß, dass man das damals wirklich geguckt hat und ein bisschen drauf gewartet hat, bis bestimmte Formate gekommen sind, und da waren halt Lückenfüller dazwischen, die man akzeptiert hat, und es ist halt jetzt so, das sind so die Lückenfüller, die jetzt einfach nur noch gesendet werden. Und da, wenn man da so wenig drauf gestoßen wird, merkt man, dass es nicht so geil gewesen ist, während halt doch alle Leute sich da gesund gestoßen haben. Also die Auftretenden sind richtig reich geworden eigentlich durch. So kann es gehen, aber die Werbung ist auch stark darauf angesprungen. So, und ansonsten, wenn wir beim Fernsehen bleiben, ich habe, glaube ich, noch einiges an Verrückt nach dir Kram auf Platte und wollte eigentlich mit der Königin das mal durchgesehen haben. Und jetzt ist es so, es gab eine weitere Staffel und davon gibt es 12 Episoden, also nach, was weiß ich, 25 Jahren, nein, 20 Jahren, nach etwa 20 Jahren ist die Serie wieder aufgenommen worden. 6 Folgen sind schon gelaufen und 6 weitere gibt es im Laufe des Dezembers. Und wir haben das schon mal angefangen zu gucken. Wir haben es auch irgendwie wieder abgebrochen, aber also um zeitnah, glaube ich, die aktuellen Sachen zu sehen, nachdem man die den ersten Kram durchgeguckt hat. Ja, das hört man, also entweder schiebt man das sehr weit nächstes Jahr raus oder ja, weiß ich nicht was. Oder ich lade mir das Zeugs runter und wir gucken das so über die freien Tage zwischen altem und neuen Jahr. Dann hat man vielleicht noch so ein bisschen was, wo man sagt, oh, da freuen wir uns so ein bisschen drauf. Gucken wir dann durch. Das wäre vielleicht noch so ein Tipp, wer Zugang zu illegalen oder legalen Anbietern hat für diese Serie, kann sich die ja mal antun. Die deutsche Übersetzung, davon habe ich noch nichts gehört. Und ich weiß auch nicht, ob es die geben wird. Es sind ja eigentlich nur 12 Folgen. Und du baust eigentlich sozusagen nicht darauf, dass es weitere Sachen davon gibt. Und da müsste es bei RTL wahrscheinlich schon irgendwelche Serienliebhaber geben, die sagen, oh, das machen wir auch nochmal mit den alten Übersetzern, mit den alten Stimmen. Volker Brandt lebt ja auch eigentlich noch. Obwohl der, ich glaube, der ist Jahrgang 35, also der sieht echt nicht so aus, oder als ich das letzte Mal gesehen habe, sah er wirklich nicht so alt aus, wie er eigentlich ist. Er ist auch 6 Jahre älter als Vattern, aber er war noch lange aktiv. Ich weiß nicht, ob er gerade noch aktiv ist. Aber was anderes ist auch nicht vorstellbar. Also Paul Reiser muss Volker Brandt als Stimme haben. Alles andere wäre, glaube ich, irgendwie ein bisschen albern. Das ist so der Serientipp, den ich für den Dezember hätte. Ansonsten gibt es da halt sehr viel Kram. Also ich unterlasse es schon, die Sachen anzugucken und sowas. Ich habe wir haben Good Morning. Also irgendwie die Serie von Jennifer Aniston da, die wohlwollend besprochen worden ist bei dem kleinen Fernsehballett, also Stefan Niggemeier und Sarah Kuttner. Und irgendwie bin ich dann da drauf gekommen, mich dafür zu interessieren. Und danach habe ich aber erst die Kritik bei TV Spielfilm gelesen, der Fernsehzeitschrift, die ich seit den 90ern abonniert habe. Und da muss ich ja sagen, die Kritik war richtig vernichtend. Also sie haben noch so einen Daumen, wie heißt denn das? Ein Schrägdaumen. Nicht Daumen hoch, kein Daumen runter, so ein Schrägdaumen bekommen. Aber das war schon ziemlich. Das ist eine Serie, die nicht weh tut und wo man den Schauspielern nicht abnimmt. Also die Rollen, die sie spielen sollen, nicht abnimmt. Und das ist halt so, ja, okay. Warum sollte man das unbedingt gucken? Also wenn man es hat, kann man da ja mal reingucken, aber das ist, glaube ich, wirklich kein Tipp, so wie halt die meisten Serien gerade einfach kein Tipp sind. Das sind jetzt 13 Minuten gewesen auf dem Weg nach Hause, also von Gerresheim City sind es ungefähr 20 Minuten dann quasi nach Hause, bis zur S-Bahn-Station Gerresheim sind es ungefähr 12, 13. Jeweils reicht das halt immer unheimlich gut für einen Podcast. Das ist das Schöne, wenn man hier wohnt. Da hat man wirklich so eine kleine Strecke, die eigentlich angenehm zu laufen ist. Und wenn man das Labergerät anstellt, hat man auch noch eine gewisse Tätigkeit neben dem Laufen. Das passt gerade richtig schön rein. Ich hoffe, der Podcast war einigermaßen verständlich. Schönen Tag noch und lasst euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.